Hallo und herzlich willkommen zum neuen News-Podcast, dieses Mal für den September 2011. Heute besprechen wir nur die News der vergangenen 3 Wochen, da wir den letzten News-Podcast ja bekanntlich eine Woche später veröffentlicht haben. Und mit dabei ist heute auch Marcel. Halli und hallo. Ja, dann gehen wir gleich mal mit den News aus der Detective Conan Community. Da findet im Wiki gerade das 8. Qualitätsoffensiven-Wochenende statt, kurz QOWE. Das ist vom 2. bis zum 5. September im Gange, also von Freitag bis Montag, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, läuft das noch. Bei dieser Aktion werden Benutzer im Wiki Artikel verbessern und versuchen, sie auf aktuellen Stand zu heben, für Rechtschreibfehler zu verbessern oder sonstiges zu tun, hatte ich auch im letzten News-Podcast schon angemerkt. Und wenn ihr Lust habt und den Podcast rechtzeitig hört, könnt ihr auch noch daran teilnehmen und dann auch euren Beitrag zu diesem qualitätsoffensiven Wochenende beitragen. Das ist schon das 8., wie ich schon sagte. Ja, am 16. September geht dann auch der neue Schreibwettbewerb los. Das ist auch schon der 6. Da wird es natürlich wie immer 3 Manga-Bände aus der Serie Detective Conan zu gewinnen geben für die ersten 3 Plätze. Und da haben natürlich auch alle, auch ihr Zuhörer, habt die Chance, daran teilzunehmen und dann einen Artikel zu schreiben, einen neuen oder einen bestehenden Artikel zu verbessern. Es gibt natürlich auch auf der Diskussionsseite zum Schreibwettbewerb, da gibt es noch diverse Hinweise, was ihr im Artikel schreiben könnt. Also beispielsweise den Stadtteil Haido gibt es noch zum Bearbeiten oder auch andere interessante Artikel, zu denen es derzeit noch nichts zu schreiben gibt. Alternativ könnt ihr auch übrigens einen bereits bestehenden Artikel verbessern, wenn der noch nicht so exzellent ist. Dritter und letzter Punkt zum Wiki ist dann noch, dass auch Kirara in letzter Zeit sich sehr stark bei den Bildern engagiert hat und die kategorisiert, wie ich ja schon seit einiger Zeit immer wieder anmerke. Da hatte ich letztes Mal fälschlicherweise Chantre erwähnt. Die war damals früher damit beschäftigt, die Bilder zu kategorisieren, und in letzter Zeit hat sich da jetzt eben Kirara sehr stark engagiert. Also beide könnte man hier eigentlich erwähnen. Und auch noch weitere Benutzer, die das immer mal nebenbei machen. Dann machen wir weiter mit dem Newsblog. Da gab es jetzt ein neues Design bei uns und damit dann auch gleich neue Features, die ihr natürlich alle mal ausprobieren könnt, wenn ihr denn Lust dazu habt, bei uns mal vorbeizuschauen, detectiveconan-news.com. Und da könnt ihr euch das neue Design anschauen mit einem neuen Logo oben, dann auch ein Bild des Monats, das jetzt übrigens passend zum September auch gewechselt wurde. Und dann gibt's auch noch eine Umfrage, die wir immer mal aktualisieren werden. Derzeit fragen wir, ob ihr euch denn den Band 70 kaufen werdet. Da kommen wir auch später in dem News-Podcast noch zu. Zum Newsblog gibt's noch eine zweite Meldung heute. Da haben wir nämlich eine Partnerschaft mit den KNS-Fansubs abgeschlossen. Das ist eine deutsche Fansub-Gruppe, die sich erst vor kurzem neu gegründet hat. Waren früher die C-Devils, wer das noch kennt. Und die, ja, bringen eben Detective Conan mit deutschen Untertiteln raus. Und könnt ihr mal vorbeischauen, das ist sehr hohe Qualität und auch die Untertitel sind sehr gut gemacht. Ja, letzter Punkt zu der Detective Conan Community ist dann das Conan Quiz. Da haben wir jetzt einen Beitrag veröffentlicht und da könnt ihr euch jetzt offiziell zu bewerben, wenn ihr Lust habt, am Conan Quiz teilzunehmen. Die erste Ausgabe wird dann auch im September noch folgen, da könnt ihr dann schon mal gespannt drauf sein. Ja, es gibt keine Bewerbungsfrist, ihr könnt euch jederzeit anmelden, wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen oder auch sagen, dass ihr zum Beispiel erst später in der ersten Staffel teilnehmen wollt oder auch erst in der zweiten Staffel natürlich teilnehmen, wenn ihr noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid bei Detective Conan, was schon sehr hilfreich wäre bei dem Conan-Quiz, da wir auch ja Fragen stellen, die aus den neueren Bereichen kommen und auch natürlich aus den alten. Das sollte man dann auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar interessanteren News, dann machen wir gleich mal weiter mit dem Anime in Deutschland, und da hat jetzt RTL 2 alias Mai Pokito bekannt gegeben, dass es 2011 nun doch kein Detective Conan in ihrem Programm geben wird, da es lizenztechnische Schwierigkeiten gab, die vorher angeblich noch nicht so bewusst waren. Ja, ich habe mir da ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen gemacht und habe auch die ganze Zeit gedacht, dass diese Filme, die am Anfang des Jahres gezeigt wurden, als die 9 Folgen ausgegeben wurden, dass jetzt Detective Conan doch nicht kommt. Tja, das war eigentlich für mich so vorhersehbar. Ist natürlich schade für alle, die gedacht hätten, dass Detective Conan in diesem Jahr noch kommen würde oder die fest daran geglaubt haben, dass RTL 2 ihr Versprechen einlöst, was jetzt aber nicht der Fall sein wird. Tja. Ja, also ich weiß auch nicht so recht, was ich jetzt davon halten soll. Also von der Angabe mit den lizenzrechtlichen Änderungen, die sich dann ergeben haben. Na, immerhin haben sie sich jetzt entschuldigt und eine offizielle Ansage dazu gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich mit 9 Folgen gerechnet und ja, dachte auch, dass diese Filme jetzt sozusagen der Ersatz dafür sind. Naja, also RTL 2 war jetzt der einzige Hoffnungsträger mehr oder weniger für die 9 Folgen. Bei Viva gab es ja jetzt auch die Ansage, dass man da Animes ausstrahlen möchte weiterhin. Jetzt wurde ja da One Piece ins Programm aufgenommen, allerdings eine Wiederholung. Aber ich weiß auch nicht, ob da Conan eine große Chance haben wird, weil ja, der Sender ist relativ klein und One Piece wird jetzt auch nur mit Wiederholung eben gezeigt. Also ich denke, dass es da auch Probleme geben könnte mit der Finanzierung. Ja, Naruto und One Piece sind natürlich auch die beliebtesten Anime-Serien in Japan und ich nehme mal an, auch in Deutschland, haben auch eine sehr große Fanbase und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass da sehr viele Leute nochmal einschalten. Zum Beispiel Detective Conan ist ja eher so nicht so im Hauptgenre, da werden dann wahrscheinlich nicht so viele einschalten. Da kann ich auch gut verstehen, dass sich Viva dann zu dem Schritt entschieden hat, hier One Piece und Naruto auszustrahlen. Vielleicht, wenn man später nochmal sich überlegt, eine dritte Serie aufzunehmen, dann könnte Detective Conan vielleicht wieder mal ernsthaft ins Gespräch kommen. Obwohl es auch noch weitere Serien gibt, die eher so auf das Genre von Naruto und One Piece abzielen. Aber man sollte Viva auf jeden Fall nicht vergessen. RTL 2 ist ja jetzt wahrscheinlich ganz außen vor bei Detective Conan. Na, also mit diesem offiziellen Statement, dass man eben Conan jetzt doch nicht mehr ausstrahlen wird, ist man auf jeden Fall diese nervigen, also nervigen in Anführungszeichen, Fanbeschwerden los, wann denn jetzt endlich Conan wieder läuft. Also es könnte auch deswegen sein, dass man das jetzt geschrieben hat, obwohl schon lange vorher feststand, dass man Conan nicht mehr zeigen möchte. Ja, und ich finde es auch besser spät als nie. Also, wenn sie uns jetzt noch 2 Jahre damit auf die Folter gespannt hätten, beziehungsweise bis zum Ende des Jahres, das würde ich dann doch schon nicht ganz so gut finden und das würde ich dann RTL 2 auch ankreiden. Also noch stärker, als ich es jetzt sowieso schon tue. Der nächste Punkt auf unserer Liste betrifft immer noch Deutschland und zwar diesmal den Manga. Da wurde nämlich jetzt von EMA, also Egmont Manga und Anime, das Cover zum 70. Band veröffentlicht. Der soll ja am 8. September, also schon ziemlich bald. Da haben wir auch unseren Countdown auf Facebook und Twitter übrigens wieder, wenn ihr uns da folgt. Der soll ja schon sehr bald bei uns hier in Deutschland erscheinen. Und da wurde jetzt auch gerade noch so rechtzeitig das Cover dazu veröffentlicht. Da sieht man, wie auch schon im japanischen Original, Sakamoto Ryoma drauf, der im Kaito-Kid-Fall in diesem Band eine entscheidende Rolle spielen wird. Der Kaito-Kid-Fall ist übrigens auch der, der jetzt gerade im japanischen Anime umgesetzt wird, wer da eine Parallele zu haben will. Ja, also ich finde das Cover eigentlich nicht schlecht und würde es auch gar nicht so viel schlechter beurteilen als das japanische Original. Ist eben die gleiche Person im Hintergrund zu sehen und im Gegensatz zu früheren, zum Beispiel Band 60, da waren die ganzen Spielzeugautos drauf. Das war ja in Deutschland sehr schlecht umgesetzt, wie ich fand. Hier ist es jetzt, ich würde sagen, das ist ähnlich gut gelungen wie im japanischen Original. Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also es ist ja sehr ähnlich, sogar im weitesten Sinne, indem es, glaube ich, sogar das gleiche Bild ist, nur vergrößert und in Schwarz-Weiß statt in so einem Braunton. Ja, also da hat EMA, denke ich mal, nichts falsch gemacht und mir gefällt es auch gut. Ist sehr nah am Japanischen dran. Ja, zeitgleich könnte man noch erwähnen, dass zum Sonderband Detective Conan vs. Kaito Kid, der ja einen Monat später am 7. Oktober 2011 erscheinen soll, da wurde es auch eine Coveränderung vorgenommen. Und zwar war ja früher der Schriftzug mit Kaito, also mit diesem vs. Kaito Kid oben anders angesetzt und jetzt wurde er überarbeitet. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt das ehrlich gesagt nicht so. Aber bin mal gespannt, ob es da nicht vielleicht doch noch eine weitere Änderung geben wird. Kann ja sein. Und dann wurde auch noch das EMA-Logo und das Gosho Aoyama-Logo und so weiter getauscht, aber so mehr Kleinigkeiten. Ich denke aber auch mal, dass der Hintergrund beibehalten wird. Das sieht mir ja sehr von Gosho Aoyama gezeichnet aus. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das dann beibehalten wird und das dann auch in Deutschland so rauskommen wird. Ja, und auf alle Fälle haben wir jetzt ein ereignisreiches Jahresende, also was den Manga in Deutschland betrifft. Wir haben jetzt im September Band 70, dann im Oktober den Kaito Kid Sonderband und wieder im Monat darauf den Band 71, also 3 Monate hintereinander, 3 Bände. Ja, das ist auch sehr schön. Vor allem auch mit dem Kaito Kid Sonderband freue ich mich sehr, dass EMA sich jetzt auch mal zu dem Schritt bewegt hat, hier ein paar Sonderbände zu veröffentlichen. Ich denke mal, wenn sich der Manga gut verkauft, dann können hier in Deutschland auch noch gut weitere Sonderbände erscheinen. Es gab da ja in Japan noch einen zur Organisation oder noch einen weiteren zu Kaito Kid. Dieser, der jetzt veröffentlicht wird, der fasst ja nur die Geschehnisse aus Band 64, nicht 64, 46 und aufwärts zusammen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und da könnte man sich ja noch zum Schritt durchringen, noch weitere Sonderbände hier in Deutschland zu veröffentlichen, wenn sich der dann gut verkaufen sollte. Es war ja damals, haben die ja, glaube ich, auch schon versucht, mit den Short Stories ein weiteres Standbein hier in Deutschland zu fassen, was aber nicht gelungen ist. Weswegen sie den Manga auch schon nach, ich meine, 18 Bänden abgebrochen haben. Und ich hoffe mal, dass es jetzt bei den Sonderbänden nicht so sein wird. Da liegt es natürlich auch an uns Fans hier, die für weitere Veröffentlichung davon zu ermöglichen, indem wir hier dem Verlag gute Einnahmen bescheren. Ja, also solche Sonderbände bzw. Sammelbände zu bestimmten Fällen, finde ich, müsste man mal gucken, wie die sich eben verkaufen. Und die sind, denke ich mal, vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee bei so einer langen Serie wie Detektiv Conan. Weil wenn jetzt ein Fan neu dazukommt und der möchte die Serie so durchlesen, hat aber vielleicht nicht gerade das Geld, sich alle 70 plus Bände gleich zu kaufen, dann ja, schaut er eben, wo die wichtigsten Fälle sind und kauft sich die entsprechenden Bände. Oder kann dann jetzt eben auch auf diesen Sonderband zurückgreifen mit den Kid-Fällen, wenn er den Kaito Kid sehr gerne mag. Also da wäre das dann wieder eine gute Alternative. Ja, generell wäre es natürlich dann eigentlich sinnvoller gewesen, wenn man den Sonderband mit der Organisation rausgebracht hätte. Da waren ja wirklich alle Ereignisse von Anfang bis Ende drin abgedruckt, also beziehungsweise bis zu der Erwähnung von Subaru Okia, das war ja in Band 60. Und ja, da hat man die ersten 60 Bände zusammengefasst mit allen wichtigen Ereignissen. Da kam ja auch das FBI drin vor und CIA. Da wäre das vielleicht sinnvoller gewesen. Vielleicht kommt der ja auch im nächsten Jahr noch, dann vielleicht auch mit dem entsprechenden japanischen Band, wo dann die Organisation drin ist, wieder zusammen. Ist ja jetzt auch hier so, dass zeitgleich mit dem Band 70, wo ja Kaito Kid drin auftaucht, dann einen Monat später der Sonderband dazu erscheint. Also auch sehr zeitnah. Ja, was ich im Übrigen sehr komisch fand, weil ich glaube, jetzt in der ersten Jahreshälfte war irgendwie auch eine 6-monatige Pause bis zu Band 68, wenn ich mich richtig erinnere. Oder 69. Das war's dann auch mit den Ereignissen in Deutschland. Dann machen wir gleich mal weiter mit den Ereignissen in Japan. Da ist ja wie immer deutlich mehr passiert als hier bei uns. Das liegt ja auch nicht zuletzt daran, dass es dort eine Realfilmserie seit einiger Zeit gibt, wo jetzt auch zwei neue Charaktere dazu bekannt gegeben wurden. Das sind nämlich Heiji und Kazuha. Und zwar wird Tori Matsuzaka die Rolle von Heiji übernehmen und Rei Okamoto wird Kazuha spielen. Die beiden waren jetzt auch schon am 1. September in der 9. Folge der Realfilmserie zu sehen und vielleicht kommen sie auch in der Zukunft nochmal vor. Das sind jetzt übrigens auch die Darsteller 8 und 9 in der Realfilmserie gewesen, also es waren ja schon sehr viele Charaktere dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Fall auch ist. Ich habe ja da noch einiges nachzuholen, habe ja bisher nur die erste Episode gesehen, habe ich auch im letzten News-Podcast schon gesagt und habe seitdem mir leider keine weitere Folge dazu mehr angeguckt. Würde deswegen jetzt auch zu Marcel abgeben, der sich die Folgen 6, 7 und 8 angesehen hat. Genau, die habe ich angesehen. Die 9. jetzt allerdings noch nicht, also die mit Heiji und Kazuha. Soweit ich in der Vorschau allerdings gesehen habe, sieht so aus, als ob Heiji und Shinichi schon zusammenarbeiten und ihren Fall lösen. Ist wahrscheinlich ihr erster gemeinsamer Fall. Also man muss ja dazu sagen, die Realfilme sind ja unabhängig vom Manga. Das heißt, Shinichi wird da nicht zu Conan oder so und die Organisation scheint auch nicht dabei zu sein. Zumindest ist ja bisher noch nichts dazu bekannt. Von daher ist es wahrscheinlich das erste Aufeinandertreffen zwischen Heiji und Shinichi dann in der Realfilmserie, also in Episode 9. So, genau, und jetzt noch zu den Episoden 6 bis 8. In der 6. geht Kogoro in so einen zwielichtigen Club, wo ganz viele junge Frauen natürlich anwesend sind. Das mag er immer gerne. Und Ran wollte ihn da unbedingt eben hin verfolgen. Und hat Shinichi da mit hingezerrt und die beiden haben sich eben verkleidet, damit sie nicht von den anderen erkannt werden. Außerdem ist die Bar, soweit ich das in Erinnerung habe, ab 18 und sie durften eigentlich noch nicht rein. Dann nimmt Kogoro in dieser Bar lustigerweise an einem Spiel teil, allerdings zu Rans Missfallen, weil es sich dabei um so einen Kusswettbewerb handelt, bei dem Kogoro und so ein Mathe-Dozent, gegen den er in dem Spiel antritt, eine Reihe von 20 Frauen abküssen muss. Und zwar darf sich jeder immer maximal drei Frauen auswählen oder aber nur eine unter zwei, die sie nacheinander und abwechselnd küssen. Und derjenige, der dann bei Frau 20 ankommt, der gewinnt das Spiel. Und dahinter gibt es eben eine mathematische Formel, wie man das Spiel knacken kann. Und am Ende wird eben diese Frau am Ende, diese Nummer 20, vergiftet von dem Glas, das der Mathe-Dozent bei sich hatte und sie dann trinken ließ am Ende, das mit Wein gefüllt war. Ja, es ist ein einfacher Mordfall und die Frage ist jetzt natürlich, ist dieser Mathe-Dozent der Täter, weil er natürlich verdächtig ist und diesen Trick leicht kennen könnte als Mathe-Profi eben? Oder ja, ist es einer der anderen Frauen aus diesem Club, die alle sehr eifersüchtig auf diese 20. Frau sind, weil sie sehr beliebt ist, so bei den Männern und so. Also ich fand die Folge sehr unterhaltsam. Die war auch wieder lustig mit Kogoro vor allem und seinem Charme gegenüber dem weiblichen Kandidaten da. und ich würde der Folge 3 bis 4 Kogoro-Schnauzbärte geben. Dann zur siebten Episode. Da wird Sonoko entführt, und zwar zusammen mit einer anderen reichen Tochter. Und das Lösegeld wird vom Täter in Form von Diamanten verlangt. Also diese reiche Familie, von der die Tochter entführt wurde, hat eben dann diese Diamanten zusammengestellt und in einen Koffer gepackt. Und der Täter verlangt, dass sie diesen Koffer mit einem Ballon in die Luft schicken, wo er sich dann das Lösegeld abholen will aus diesem Koffer, von dem Ballon irgendwie. Das machen sie dann auch, und sie halten den Koffer mit dem Diamanten eine Stunde lang unter Beobachtung, und es passiert währenddessen nichts. Allerdings meldet sich dann doch der Täter und meint, er hätte das Lösegeld erhalten. Dann holen sie diesen Koffer wieder runter, öffnen ihn und bemerken tatsächlich, die Diamanten sind weg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat es der Täter geschafft, innerhalb dieser Stunde die Diamanten aus dem Koffer zu bekommen, während sie den Koffer eben unter Beobachtung gehalten haben und eigentlich gar nichts gesehen haben. Also es hat niemand wirklich darauf zugegriffen. In der ganzen Verwirrung, als der Täter auch in dem Koffer einen Zettel hinterlassen hat, wo der Aufenthaltsort der Geiseln genannt wird, eilen sie dort natürlich sofort hin und lassen Sonoko und die reiche Tochter frei. Allerdings schlägt dann der Täter nochmal zu und ermordet die Schwester von dieser entführten Geisel, also noch eine reiche Tochter. Und ja, die Frage ist jetzt, warum das Ganze, warum diese Entführung und wie hat das geklappt mit dem Lösegeld, dass der Täter da rangekommen ist an diesem Ballon? Und warum hat er jetzt danach noch diesen Mord begangen? Ich würde insgesamt 3 von 5 Abzeichen geben. Also ich würde jetzt nicht sagen Detective Boys Abzeichen, weil die kommen ja in der Realfilmserie nicht vor. Und dann noch zu Folge 8. Die ist ganz lustig am Anfang, weil die ein bisschen anders aufgebaut ist. Und zwar geht es hier nicht um einen klassischen Mordfall, sondern da wird am Anfang Rand von einem perversen Mann auf einer Busfahrt am Hintern betatscht. Also es fängt schon mal sehr lustig an. Und Ran will ihn dann sofort verfolgen und zerrt Shinichi mit, weil sie diesen Mann natürlich überhaupt nicht vergeben kann und sich gleich rächen will und ihn zur Polizei bringen will. Und die beiden verfolgen ihn dann bis zu einem Apartmentkomplex. Und dort versteckt sich dieser Mann, dieser Perverse, auf einem Balkon von diesem Apartmentkomplex. Und wie sie später feststellen, hat er dort noch Unterwäsche gestohlen. Also da hat eine Frau gewohnt in diesem Apartment, von der hat er Unterwäsche da gestohlen, von dem Balkon. Wenig später trifft eben ein Krankenwagen ein und die Bewohnerin von der Wohnung, von dem Balkon, wo dieser Perverse war, bei der ist das Beatmungsgerät ausgefallen und sie schwebt jetzt in akuter Lebensgefahr, sodass der Krankenwagen sie in ein Krankenhaus bringen muss. Jetzt stellt sich die Frage, hängt da was zusammen zwischen diesem Mann, dass er auf den Balkon gegangen ist und da die Unterwäsche geklaut hat, und dem Ausfall dieses Beatmungsgerätes? Also der Fall, ich fand den wirklich sehr originell und der war auf jeden Fall mal eine Abwechslung, und ich würde sagen, das ist von den bisherigen 8 Episoden einer meiner Favoriten, neben der ersten und der zweiten vielleicht. Und ich gebe auch 4 Abzeichen dafür von 5. Also ich muss sagen, dass sich jetzt besonders die siebte Episode sehr spannend angehört hat. Werde mir auf jeden Fall alle nochmal anschauen, wenn ich denn die Gelegenheit dazu haben sollte. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter. Und zwar wollte ich gerne noch eine Meinung zum aktuellen Opening und zum aktuellen Ending, beziehungsweise nicht mehr ganz so aktuellen Ending abgeben. Beginnen wir mal mit dem Opening. Das kommt ja von Garnet Crow und dem würde ich insgesamt 4 von 5 Detective Boys Zeichen geben. Ich finde, da fehlt irgendwie ein wenig Action oder ein bisschen was Neues. Du hattest ja letztes Mal bemängelt, dass das irgendwie ein bisschen zu modern geraten war. Ich würde eher sagen, dass das ein bisschen nicht modern genug ist und gebe dementsprechend auch nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Aber ja, es sind ja auch neue Animationen dazugekommen bei den letzten beiden Episoden zu Detective Conan und die waren natürlich super klasse, auch wenn Subaru Ogier nicht dabei war. Dieses Bild mit Akai, das ist immer noch in meinem Hinterkopf und das ist einfach super. Und auch, wie die ganzen Charaktere dann den Liedtext mitsingen, so wie man das Gefühl hat, und irgendwie alle dabei auftauchen und eine Rolle spielen, wie das animiert ist und so. Also, das lässt echt nichts zu wünschen übrig. Und dem Ganzen könnte man auf jeden Fall 5 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also, super gemacht. Aber deswegen des Liedes nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ist aber auf jeden Fall ein sehr gelungenes Opening, auf jeden Fall. Ja, also bezüglich der Animation kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich finde, es waren eine der besten Animationen der letzten Openings. Auch keine komischen Stellen wieder, wo irgendwie eine Tänzerin von der Band auftritt oder so Szenen von der Band aus dem Musikvideo zu sehen sind. Also alles sehr normal gehalten. Das Einzige, was mich weiterhin etwas stört, sind immer diese einfachen Hintergründe, vor allem am Anfang, wo dann Shinichi, Ran und Conan zu sehen sind, wo dann einfach nur ein blauer Hintergrund ist. Oder bei Shuichi Akai, diese eine sehr schöne Szene, wo sich dieser Narbenmann und Shuichi Akai Pistolen jeweils an den Kopf halten. Was übrigens an der Szene sehr interessant ist, dass auch beachtet wurde, dass der Narbenmann ein Linkshänder ist. Und da könnte wieder eine Spekulation entstehen, dass die Anime-Produzenten eben die Meinung vermitteln wollen, dass die beiden nicht die gleiche Person sind, also dass Shuichi Akai nicht der Narbenmann ist. Ja, insgesamt finde ich die Animation, wie gesagt, gelungen und gebe 4 von 5 Detective Boys Abzeichen dafür. Wegen der Hintergründe ziehe ich eins ab und weil ich gerne noch bei einem Opening immer so einen roten Faden hätte, der sich durch das Opening zieht und weil die Szenen eben etwas unzusammenhängend manchmal sind. Deswegen nur 4. Ja, wobei ich sagen muss, dass mir die Hintergründe gar nicht so ins Auge gesprungen sind. Die waren eher so nebensächlich und da habe ich mich auch viel mehr auf die Vordergründe dann konzentriert, weil das eigentlich Wichtige war. Ja, das mit dem roten Faden stimmt natürlich schon. Da hätte man vielleicht sich was überlegen sollen, aber es ist auch schwer, wenn man dann alle Charaktere einbringen will. Also, ja, ich würde sagen, insgesamt ein gut gemachtes Opening. Dann nochmal zum Ending von Bees. Dem würde ich insgesamt nur 2 von 5 Abzeichen geben. Wir hatten ja im letzten Podcast gesagt, beziehungsweise du hattest gesagt, dass es ja jetzt dein neues Lieblingsopening wäre. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das viel zu rockig finde und das überhaupt nicht mein Stil ist. Also, da sind Openings wie Hello Mr. May Yesterday oder andere doch deutlich besser. Das Opening ist natürlich schon besser als das 38., aber eben jetzt auch schlechter als andere davor. Deswegen 2 von 5 Abzeichen. Und es ist eigentlich auch schrecklich gemacht, dass jetzt nur die ganzen Wiederholungen aus der Episode zu sehen sind. Ich hätte doch schon gern ein paar eigene Animationen dazu gehabt, die jetzt aber leider nicht gekommen sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Ending von Beast ist. Aber ja, insgesamt dann halt nur 2 von 5 Detective Voice Abzeichen. Ich freue mich dann auch schon auf das nächste Ending, was wir später hier im News Podcast auch noch ansprechen werden. Naja, also für die Episoden 627 und 28 sind ja dann doch noch Animationen dazu gekommen, zu den Rückblenden zusätzlich. Allerdings sind es nur Wiederholungen gewesen, also Zusammenschnitte aus anderen Openings und Endings, die es bisher gab. Ach so, genau, das meinte ich ja auch, weil es eben keine neuen Animationen gab. Genau, also das würde ich auch auf jeden Fall als Kritikpunkt anbringen, dass es keine neuen Animationen gab, wobei ich das gar nicht mal so schlecht finde bei dem Ending. Weil, ja, sonst gibt es meistens nur, beziehungsweise in den letzten Endings immer nur, Shinichi, Ran und Conan zu sehen. Und diesmal gibt es dadurch mal eine Charaktervielfalt. Also es gibt auch mal Ai zu sehen. Oder ich glaube, Kogoro und so sind auch alle vorgekommen. Und das fand ich schon mal sehr schön. Also in einem Ending, denke ich, sollten auch etwas mehr Charaktere vorkommen als nur die beiden Hauptcharaktere. Und die Szenen sind auch, ja, jetzt bindet sich natürlich kein roter Faden dadurch, aber sind ganz nett angeordnet. Also sie haben ganz gute Sachen gefunden, textlich passend. Also zu diesen Blütenblättern kommt dann diese Szene, woran die Blume zerpflückt, oder zu dem Schmetterling haben die denn tatsächlich die eine Szene von Hello Mr. My Yesterday genommen, wo sich Connens Fliege in einem Schmetterling verwandelt. Finde ich ja lustig, dass es immer so passt und dass die Szenen hatten, dass sich das so ergeben hat. Und ich gebe animationstechnisch daher durchaus 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Gut, dann gehen wir mal weiter zu den Kaito Kid Episoden. Da wollte ich noch meine Meinung zu der zweiten Episode nachreichen. Und ich habe mir dann auch gleich nochmal dazu die erste Episode angeguckt, die ja im April 2010, also schon, ja, etliche Monate her, da lief die mal im japanischen Fernsehen und ich würde dementsprechend auch 4 Kid-Monokel da geben und genauso viel gebe ich auch für die zweite und dritte Episode. Wobei mir natürlich vor allem die dritte Episode sehr stark gefallen hat. Also, der Prinzessin gefällt Magie. Ich kannte das Original aus dem Kaido Kid Manga noch nicht. Ich habe hier zu Hause nur die Bände 2, 3 und 4. Hab auch die selbst noch nicht mal gelesen. Aber ich würde sagen, diese Kaido Kid Episoden, die machen doch Lust auf mehr und ich werde mir da die Kaido Kid Bände auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal angucken. Ja, bei der Prinzessin gefällt Magie, finde ich es einfach super, wie denn Kaito Kid mal wieder die Polizei an der Nase herumführt und dann auch er als Kaito Kuroba noch dem Inspektor Nakamori ein paar Hinweise gibt, sodass er dann ja Kaito Kid mehr und mehr auf die Schliche kommt und er dann, Kaito Kid dann doch wieder noch ein Ass im Ärmel hat und dann die Polizei wieder austricksen kann. Also sehr gut gemacht. Wobei natürlich bei der zweiten Episode vor allem die Beziehung zwischen Kaito und Aoko im Vordergrund stand, was ich jetzt nicht ganz so gelungen fand und auch der Fall war eher ja mäßig. Aber insgesamt überall 4 Kid-Monokel. Ja, also während ich die zweite Episode sehr gut fand, wie du auch, fand ich die dritte weniger gelungen. Also da ging es ja, wie du schon sagtest, um diesen einen Polizist, der zusammen mit der Prinzessin aus dem Herzogtum Sabrina nach Japan kommt. Und der Polizist ist eben bekannt dafür, auf jeden Übeltäter zu schießen, wenn er den nicht schnappen kann. Und ja, da zeigt Kaito Kid eben gegenüber Prinzessin an, wie er wieder Frauen verführen kann. Sie ist natürlich gleich hin und her gerissen zwischen ihm. Wobei ich hier die Tricks und so nicht so spektakulär fand. Es war auch nicht so viel Witz drin wie in der zweiten Episode. Also ich würde dem Ganzen nur 2 Kid-Monokel geben. Ach, ich fand das schon sehr lustig. Also teilweise auch für die ganzen Polizisten. Der Inspektor hat ja immer ganz viele Polizisten da am Tatort gehabt und wie sie sich dann alle gegenseitig umgelaufen haben. Und ja, das war einfach mega lustig, fand ich. Und dann auch, wie Kaito Kid seine Tricks eingesetzt hat. Klar, die waren nicht so spektakulär, aber wo er dann auch mit so einem riesen Ballon da so eine Puppe hat rausfliegen lassen aus dem Fenster und so weiter. Also das war dann schon sehr spektakulär, fand ich. Und deswegen habe ich hier auch 4 Kid-Monokel gegeben. Aber wenn du die nicht so gut fandst, dann akzeptiere ich natürlich auch die 2 Kid-Monokel. Und jetzt am 24. geht's ja dann weiter mit der 4. Episode. Und da tritt ja diese Akako das erste Mal denn auf. Also diese eine Zauberin aus Kaitos Klasse. Das könnte auch lustig werden, stelle ich mir so vor. Ja, bevor wir dann gleich zum Episodenplan für den September kommen, möchte ich hier gerne noch einmal meine Meinung zu den Episoden 625 und 26 abgeben, die wir ja im letzten News-Podcast schon besprochen haben. Das war ja der OP-Saal der Schreie. Ich habe mir die erste Episode komplett angesehen, habe dann aber bei der zweiten Folge irgendwann mittendrin abgebrochen, weil mir das einfach echt super langweilig war. Das war einfach so langsam erzählt und ich weiß nicht, irgendwann konnte ich ja nicht mehr, hab dann abgebrochen und gebe dementsprechend auch nur für diesen Anime-Fall 1 von 5 Detective Boys Abzeichen, obwohl ich den Manga dazu damals ja recht solide fand, mit 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Aber ja, ich weiß nicht, das ging im Anime einfach gar nicht und ich konnte mir noch nicht den guten Musikeinsatz angucken, den du ja in der letzten Episode schon angesprochen hattest, wo es ja ein Thema von Organisation gab. Das habe ich leider nicht dann mehr hören können und ja, habe dann auch das Ende dementsprechend nicht mitbekommen, aber ich kenne den Fall ja schon aus dem Manga, von daher ist es nicht so tragisch. Also würde ich nicht unbedingt empfehlen, diese beiden Episoden. Naja, es kann ja auch sein, dass da vielleicht auch ein bisschen die Motivation gefehlt hat bei dir, weil du eben den Manga-Fall schon kanntest und es eher so ein Standardfall ist mit 3 Verdächtigen und so. Und das Motiv war jetzt nicht sonderlich berauschend, aber naja, vielleicht lag es ihm daran. Ja, kann natürlich auch sein. Da will ich mich auch gar nicht lange damit aufhalten. Da machen wir gleich mal weiter mit der Episode 627 und 28. Das ist nämlich der Kampf zwischen Conan und Kaito um den Schatz Ryomas. Also in 2 Teilen wieder. Die beiden Episoden habe ich bisher nur mit halbem Auge gesehen und würde dementsprechend dort auch bisher 3 von 5 Kid-Monokeln abgeben. Also ein durchschnittlicher Fall. Wer natürlich jetzt den Hintergrund kennt aus den aktuellen Manga-Kapiteln, zu denen wir auch später noch kommen werden, diesen News-Podcast, der wird natürlich hier beim Kampf nochmal genauer aufpassen und dann auch alles verfolgen, weil es da ja eine Verbindung gibt, die jetzt erst eben mit dem Manga aufgeklärt wird. Hattest du die beiden Episoden schon gesehen? Nee, leider noch gar nicht, weil ich den Manga ja noch lesen wollte vorher, der jetzt erscheint. Ach so, dann besprechen wir das auch im nächsten Podcast. Da habt ihr schon was, auf das ihr euch freuen könnt. Dann machen wir jetzt auch gleich mal weiter mit dem Episodenplan für den September. Da wurden ja jetzt wieder 4 neue Episoden angekündigt. 3 Filler und eine Kaito Kid Episode. Ich bin natürlich vor allem jetzt auf die Kaito Kid Episode wieder sehr gespannt, weil ja da auch ein neuer Charakter auftaucht, wie du vorhin schon angedeutet hattest. Und werde dann auch mal schauen, was es denn mit den Fillern auf sich hat. Bin dort vor allem wieder auf den Einteiler gespannt, der ja so einen sehr interessanten Titel hat. Irgendwas mit einer Blumenuhr, also da kann ich mich schon wieder auf was freuen. Naja, die albsende Blumenuhr. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die 4. Kid-Episode, eben wegen Akakos Debüt. Ist meine Lieblingscharakterin oder beziehungsweise mein Lieblingscharakter neutral gesagt aus dem Kaito Kid Universum. Und ja, also es gibt diese drei Anime-Originale. Das ist einmal ein Zweiteiler mit dem Titel Der Fall um die Aufnahme des Werbevideos. Und auf den freue ich mich auf jeden Fall, eben weil ich den Fall noch nicht kenne. Im Gegensatz zu den Manga-basierten Episoden habe ich ja die Kapitel in der Regel vorher schon gelesen und dass es jetzt was Neues ist. Und die Zweiteiler bzw. Mehrteiler, wir hatten ja jetzt einen Dreiteiler zu Beginn des Jahres mit diesem Kira-Fall, sind ja in der Regel, wie ich finde, deutlich gelungener als die Manga-Einteiler. Also von daher mache ich mir da gute Hoffnung, dass es sehr unterhaltsam wird. So, und dann ist am 17. September diese Einteiler-Episode mit der Blumenuhr. Und zwar heißt die übersetzt, die Blumenuhr hat es gewusst. Das finde ich ja sehr lustig, den Titel. Also das, ja, wahrscheinlich wird es da irgendeinen Beweis geben oder so an so einer Blumenuhr, dass man da irgendwie was nachweisen kann. Also das ist ja wahrscheinlich so ein Blumenfeld, das eine Uhr darstellt. Also ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich mutmaße jetzt nur. Und da wird dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Blume umgeknickt sein oder so vom Täter. So stelle ich mir das vor. Also ja. Typisch Anime-Original eben, also irgendwie so leicht zu überführender Täter und ja, hoffen wir mal, Also dass es komplexer wird. ich mache mir da immer noch Hoffnung, dass es eine lustige Episode wird wenigstens. Es gab jetzt letztes Jahr diese eine Santa-Episode, die war lustig. Aber dann gab es so grausame Sachen wie diese eine Episode mit den Zombies, das war auch ein Einteiler, unter dieser Hausdachfarm. Jetzt ist es eben eine Blumenuhr. Haben lustige Ideen manchmal diese Anime-Produzenten. Ja, da kann man sich auch was freuen. Also auf jeden Fall einschalten. Und was mir noch eingefallen ist zu diesem Zweiteiler, da habe ich ja die Vorschau jetzt zugesehen und da sind eben sehr viele Personen zu sehen, also viele Fallcharaktere. Was ich sehr positiv finde, weil in den meisten Manga-basierten Fällen vor allem gibt es ja mal das Schema F, also vier Personen, drei Verdächtige und ein Opfer. Und diesmal scheint es eben ganz viele Verdächtige zu geben, also mehr als drei auf jeden Fall, was ich immer sehr unterhaltsam und vielseitig finde. Und das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung. Es war ja auch schon bei dem Kira-Fall so, da gab es ja auch, glaube ich, fünf Verdächtige oder so. Ja, bin ich auch gespannt. Genauso wie übrigens auf das neue Ending 40. Das ist schon das 40. Your Best Friend von Mai Kuraki. Die hat ja schon etliche Lieder zur Serie Detective Conan beigetragen und wird jetzt auch mit einem neuen Ending wieder dabei sein. Nachdem ja das aktuelle von Beast nur für den Monat August, also für das Kaito Kid Sommerfest angekündigt wurde, wird das dann jetzt eben von einem Lied von Mai Kuraki abgelöst. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das denn sein wird. Ich hoffe mir natürlich wieder sehr viel. Die bisherigen Lieder waren ja sehr super und wurden ja auch teilweise schon als deutsche Version hier für den deutschen Anime umgesetzt. Ja, ich fand es ja erstmal ein bisschen schade fast, dass dieses eine Ending von Beast Pilgrim jetzt nur einen Monat lief. Also unabhängig jetzt von der Qualität von dem Ending. Das ist relativ kurz, weil nur für zwei Conan-Episoden zu sehen und diese zwei Kid-Episoden. Ja, und unabhängig dessen, bei Mai Kuraki ist es bei mir mal schwer, es einzuschätzen, weil es gibt viele Lieder, die ich von ihr mag, wie Secret of My Heart. Oder zuletzt Tomorrow is the Last Time. Aber dann gibt es auch wieder Lieder, die ich überhaupt nicht von ihr mochte und Openings und Endings. Wie jetzt zuletzt Summertime Gone oder wie hieß es eine Ending? Ja, oder Start in My Life fand ich auch relativ langweilig. Also bei Mai Kuraki ist es bei mir so, entweder es ist ein Hit oder es ist ein Flop. Also da, das ist sehr zweiseitig, finde ich, bei ihr, für mich. Ach, so sind ja auch eher einfacher gehalten Lieder, also nicht so rockig wie von Beast teilweise. Da stimmt natürlich, klar. Dann sind wir auch schon durch mit dem Abschnitt über den Anime in Japan. Da folgt jetzt natürlich noch unser Abschnitt über den Manga in Japan. Und da gab es in den letzten 3 Wochen natürlich auch wieder 3 neue Kapitel. 2 diesmal zur Serie Magic Kaito. Da gab es jetzt das Kapitel 29 und 30. Und die fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr gelungen. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut wären, wie sie jetzt sind. Da geht es um Kaito Kid, wie sich ja auch schon erschließen lässt. Und dann gibt es eben eine Rückblende zu dem Ursprung von Kaito Kid, nämlich als Toichi Kuroba da in Paris sich mit der Phantom Lady trifft und die beiden dann ein Abkommen haben und dann eben der ganze Fall seinen Lauf nimmt, also die Stunde Null, wie das ja auch da so im Manga schön beschrieben wird, wird dann jetzt im Manga hier gezeigt. Und ja, das fand ich doch sehr schön, dass jetzt hier der ganze Ursprung gezeigt wird. Hatte ich bisher ja noch nicht so mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das im Manga überhaupt so schon behandelt wurde. Ansonsten ist es natürlich auch das Ende sehr spannend, dass da eben Phantom Lady bzw. Kaitos Mutter Kaito dann hier drei Gegenstände von Ryoma mitgibt, die er dann eben in das Suzuki-Museum zurückbringen soll, was er dann eben in Kapitel 731 bis 33 in der Detective Conan-Serie umgesetzt wurde oder eben in den beiden aktuellen Anime-Episoden 627 und 28. Das ist natürlich hier eine die Vorgeschichte dazu praktisch. Also ist auch sehr schön, dass es dann veröffentlicht wurde. Bisher wusste man ja bei Kaito Kid gar nicht so, was das, wie das denn alles zusammenhängt. Warum denn jetzt hier Kaito Kid die drei Sachen da zurückbringen wollte, beziehungsweise ja, das wurde offen gelassen und jetzt wird es dann eben erklärt. Das fand ich doch sehr schön und wird dem ganzen Fall dann auch 5 von 5 Kid Monokeln geben. Also sehr gelungen. Kann ich nur jedem empfehlen, der auch Fan von Kaito Kid ist, der muss das sowieso gelesen haben. Und auch jeder, der nicht Fan von Kaito Kid ist, so wie ich es keiner bin, der muss diesen Fall eigentlich auch gelesen haben, weil es einfach so der Ursprung dafür ist und das sollte man auf keinen Fall verpasst haben. Also den Fall mit den zwei Kapiteln fand ich auf jeden Fall interessant, mal die Hintergründe eben zu erfahren über Phantom Lady und Kaitas Mutter, dass sie jetzt eben auch mal gezeigt wird. Insgesamt finde ich den Fall gut gelungen, nicht unbedingt exzellent, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich. Also es war auch nichts wirklich Überraschendes dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich gebe entsprechend 4 von 5 Kid Monokeln. Dann wurde jetzt in der letzten Woche auch schon wieder ein neues Kapitel zur Serie Detective Conan veröffentlicht. Das 787. Und ja, ich habe da noch nicht so ganz genau reingeschaut und gebe deswegen jetzt auch mal wieder ab an Marcel, der das Kapitel schon gelesen hat. Genau, also ich habe es jetzt gerade eben gelesen. Es trägt den Titel Kogoro ist ein guter Mensch übersetzt. Und da regt sich Ran gleich zu Beginn des Kapitels auf, dass Kogoro mal wieder spät nach Hause kommt und sie das Abendessen nicht vorbereiten muss für ihn. Und sie glaubt natürlich gleich, er ist irgendwie einen Saufen gegangen mit seinen Kumpels oder Mahjong spielen oder so. Übrigens tritt auch wieder Sera auf. Ganz kurz gesagt. Allerdings hat sie nur einen Satz. Also das ist schon ein Rekord, würde ich sagen. Sie tritt jetzt zu Anfang jedes Falles auf, aber diesmal hat sie nur einen Satz. Also sie wird immer weniger wichtig, so kommt mir es vor. So, und zwar stellt sich dann später heraus, als sie auf eine alte Dame treffen, dass Kuro anscheinend bei ihr jeden Abend hilft mit irgendwelchen kleineren Fällen, wie dass sie mal einen Gegenstand verloren hat oder sie Probleme hat, die Fernbedienung zu finden oder sich die, ja, solche Sachen eben. Und dann begleiten sie die Dame eben zu ihr nach Hause, um eben dann, wenn Kogoro dorthin kommt, ihn lustig zu empfangen. Und tatsächlich klappt es dann auch da an der Tür. Allerdings steht dann nicht Kogoro vor der Tür, sondern nur ein Nachahmer von Kogoro, der so ein bisschen ähnlich aussieht und der alten Frau erzählt hat, er sei Kogoro. Und zwar verbirgt sich dahinter, dass er der alten Frau eben helfen will, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, und ihr ein gutes Gefühl geben will und so. Also er meint das alles sehr gut. Im Gegensatz zum letzten Kogoro-Imitator-Fall, es gab ja schon mal einen, wo es einen Nachahmer gab. Da war der Kogoro allerdings böse und wurde, glaube ich, sogar ermordet. Diesmal ist es eben eine gute Person. Allerdings ereignet sich dann ein Mordfall. Und zwar ist diese alte Frau die Hausverwalterin von dem gegenüberliegenden Apartmentkomplex. Also das sieht man von ihrem Fenster aus. Und in diesem einen Zimmer von Apartment sind drei Schatten zu sehen, die eben laut rufen, dass eine Person gerade tot sei. Und sie überlegen, ob sie die Polizei verständigen wollen. Und Conan rennt natürlich sofort rüber und entdeckt dann tatsächlich eine Leiche dort. Die Frage ist jetzt, ob diese alte Frau irgendwie in Zusammenhang mit dem Fall steht. Und natürlich ist jetzt auch Kogoro, also dieser Nachahmer dort. Und alle erwarten natürlich, dass er den Fall lösen wird. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert. Conan benutzt ja normalerweise eben seinen Stimmtransposer, um mit Kogoro den Fall aufklären zu lassen. Aber diesmal muss er es eben anders versuchen, wahrscheinlich. Also er muss wieder irgendwie versteckte Hinweise geben, ohne dass auffällt, dass er sie gibt. Lustig wäre es aber trotzdem, wenn dann zum Beispiel er doch noch diesen einen Trottel, also er ist so ein bisschen trottelig, dieser Nachahmer Kogoro, wenn er ihn eben doch schlafen schickt und mit ihm den Fall aufklärt. Und wenn dann zum Beispiel lustigerweise Kogoro reinkommt und sich selbst da, sein Nachahmer sieht, wie er den Fall auflöst. Oder ich weiß nicht, also wenn jetzt Sera nochmal dazukommt Oder wenn es auffliegt, dass Conan da irgendwie was macht. Also es könnte sich nochmal ein Verdachtsfall entwickeln, habe ich so fast die Idee, dass Conan Finity ist. Aber das ist jetzt nur ein Hintergedanke. Also wahrscheinlich wird es nicht vorkommen, könnte aber sein. Ich frage mich überhaupt, warum das jetzt kurz so vor Kapitel 800 nochmal so einen komischen Fall gibt. Also wird mir jetzt eigentlich nicht so spontan was einfallen. Es sei denn natürlich, Gosho Aoyama will hier nochmal so ein paar Anspielungen bezüglich Conans Identität machen und dass dann auch Sera vielleicht nochmal dazustößt, wie du ja schon sagtest. Ansonsten, ja, sieht mir der Fall so ein bisschen nach dem einen, wie du schon sagtest, es gab ja schon mal im Manga so einen Fall, wo es so einen Nachahmer von Kogoro gab und es gab ja auch schon einen Charakter, der hieß ja Shinichi Kudo, das war ja im Fall mit dem Dämonenhund. Vielleicht findet ja Kogoro sogar mal Conans Identität raus. Das wäre ja hier der Oberknaller. Ja, das finde ich auch sehr gut. Also für so einen Story-Fortschritt mal wieder. Und Kogoro kann ja durchaus mal scharfsinnig sein, hat er mehrmals bewiesen. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, was lustig wäre, wenn jetzt Conan diesen Nachahmer tatsächlich zur Fallaufklärung benutzt, ihn dann mit dem Stimmtransposer sprechen lässt, dabei allerdings versehentlich Kogoros echte Stimme benutzt. Also seine Stimme ist ja anders und er denkt währenddessen an Kogoro. Und dann wundern sich alle, dass er da mit Kogoro Moris echter Stimme spricht. Das finde ich auch verrückt. Das ist auch eine coole Idee. Könnte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Also Gosho hat hier auf jeden Fall viele mögliche Ansätze, einen lustigen Fall daraus zu machen. Also ich finde ihn bis jetzt schon sehr gelungen. Im Gegensatz zu den letzten ist es mal wirklich eine schöne Abwechslung mit zum falschen Kogoro. Und ja, nach einem Kapitel kann man immer schlecht eine Wertung geben. Ich gebe zwischen 4 und durchaus 5. Okay, dann beenden wir den Podcast hier an dieser Stelle auch mal. Und da weise ich natürlich wie immer darauf hin, dass ihr uns gerne auf iTunes abonnieren könnt. Dort sind wir als ConanCast zu finden. Einfach mal rechts oben in die Suche eingeben. Oder sonst auch als Conan News sind wir auf Facebook zu finden und auf Twitter. Und auch auf YouTube könnt ihr uns dort abonnieren. Da findet ihr ein paar Outtakes zu vergangenen Podcasts. Und es wird auch noch ein zweites Wiki-Tutorial geben, das ich schon fertiggestellt habe. Sollte in den nächsten Tagen online gehen. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.